Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Korax, von Radio Lotte und vom FSK. In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge möchte ich euch einmal einen Einblick in die Entwicklung meines beruflichen Werdegangs geben. Das Leben als Radiosprecher ist oftmals trist, die Einsamkeit vor dem Mikrofon, die trockene Luft der Radiostudios, das Konfrontiertsein mit der eigenen Stimme. All dies sind Dinge, an die man sich gewöhnen kann. Ich jedoch habe mich vor einigen Wochen dazu entschlossen, eine Veränderung in meinem Leben vorzunehmen. Wie wäre es nicht etwa, ein Künstler zu sein? Wie wäre es, als Künstler die Städte dieser Welt zu sehen, in Hotels zu übernachten, den Respekt wichtiger Persönlichkeiten zu erheischen und bei all dem sein Innerstes nach außen stülpen zu können und sich als Person ganz ausdrücken zu können? Eine herrliche Vorstellung und gesagt, getan. Da das Radiomachen zu meinem Handwerkszeug gehört, habe ich beides miteinander verbunden. Meine Karriere als Radiokünstler begann am 7. November in Bitterfeld. Hier nahm ich teil an einer Performance auf einem russischen Soldatenfriedhof, bei der einerseits an 100 Jahre Oktoberrevolution gedacht und andererseits an den anarchistischen DDR-Künstler Matthias Bader-Holst erinnert werden sollte. Hier in Bitterfeld hielt ich eine radiophone Rede, die als eine Art Montage konzipiert war. Weiter ging es dann am 2. Dezember in Prag. Hier war ich neben anderen Aktivisten von Radio Korax zu einem Medienkunstfestival des Prager Goethe-Instituts eingeladen. Hier hatten wir uns entschlossen, kurzerhand ein freies Radio zu gründen und in Prag die Frequenz 107,0 zu kapern. Von beiden Radiokunstaktionen hört ihr in der kommenden Stunde jeweilige hörbare Ergebnisse. Ihr hört die Manifestation in umgekehrter Reihenfolge, das heißt zuerst meinen Eröffnungspart bei der Gründung des Freien Internationalen Radios Prag, anschließend dann meine Rede zum Jahrestag der Oktoberrevolution in Bitterfeld. Am Mikrofon begrüßt euch im Namen der Kunst Lukas Hohlfeld. Es war eine jener Nächte, die er in der Via Pratello zu verbringen beschlossen hatte. Nicht aus Langeweile und auch nicht, weil sie alle im Laufe des Abends gegangen waren. Matteo und Stefano sicher noch auf die Piazza zu den anderen. Aber er zog es vor, hier zu sein. It was one of those nights he decided to spend in Via Pratello. Not because he was bored and also not because all the others were gone during the evening. Matteo and Stefano surely went to the Piazza, where the others have been, but he preferred to be here. Vielleicht erinnerte er sich an die sprichwörtliche Einsamkeit des Radiohörers, die jetzt auch seine war, während er die Musik langsam aufblendete. Seit geraumer Zeit kamen keine Anrufe mehr und er war zufrieden damit, spielte die alten Platten und erzählte so vor sich hin. Unbedeutendes Zeug womöglich, aber es machte ihm Spaß, war ihm schon zur Selbstverständlichkeit geworden, dass er aufgehört hatte, sich zu beobachten. Maybe he remembered the proverbial loneliness of the radio listener, who was his own now, while he dubbed the music. For some time there have been no calls, and he was satisfied with it. He played some old records and just talked for himself. Trivial stuff, maybe, but it was fun for him. Talking had just become natural, so that he had stopped to watch himself. Manchmal lehnte er am Fenster, vor dem jetzt alles ruhig war. Doch auch vor dem Mikrofon gingen ihm dieselben Gedanken durch den Kopf, und er wusste, dass sie zu seiner Stimme passten. Er hatte etwas herausgefunden über die Sprache und über die Unmöglichkeit ihrer Kontrolle. Etwas, das theoretisch darstellbar und, er war ganz sicher, auch praktisch anzuwenden wäre, da bewahrte ihn das Klingeln des Telefons vor einer leichtfertigen Formulierung. Sometimes he leaned at the window. On the street everything was quiet now, but also at the microphone he had the same thoughts in his head, and he knew that these thoughts went well with his voice. He found out something about language and about the impossibility of its control. Something that could be described theoretically, and, he was sure about it, that could be used practically, when the ringing of the phone saved him from a thoughtless wording. Es mochte 3 Uhr früh gewesen sein. Anrufe um diese Zeit waren so selten, dass ihn das laute Geräusch unvorbereitet traf. Mehr noch war er über die Frauenstimme am anderen Ende überrascht, die ihm vertraut schien, obwohl er sie nie zuvor gehört hatte. Maybe it has been 3 o'clock in the morning. Calls at this time were so rare that the loud noise hit him unprepared. But especially he was surprised about the female voice at the other end of the line. It seemed familiar to him, even though he never heard that voice before. Aber für sie muss es anders sein. Daran dachte er und horchte, über den Tisch gelehnt, auf dem das Mikrofon befestigt war. Einen Augenblick lang glaubte er zu spüren, wie in ihrer Stimme die Aufregung mitschwang, sich im Radio übertragen zu wissen. Am Anfang zumindest. Dann schien es ihm, wurde das Gespräch unbekümmerter. But for her it must be different, he thought, and listened, while he leaned at the table on which the microphone was fixed. One moment he thought to feel that there was a note of excitement in her voice, to know herself being broadcasted. At least in the beginning. Then it appeared to him, the talk became more carefree. Er vergaß seinen Einfall von der Zeit und von der Sprache. Ihm gefielen manche ihrer Ausdrücke. Lange Zeit, so kam es ihm vor, sprachen sie miteinander in fortwährendem Hin und Her. He forgot his idea about the time and the language. He liked some of her expressions. Long time, it seemed to him, they talked with each other in constant back and forth. Nur ganz selten kehrte diese Aufregung zurück, die immer auf der Stelle trat, sie im Kreis drehen ließ, als drehten sie sich in einem Schwindel und könnten nicht anhalten. Only sometimes this excitement came back, which constantly stepped in the spot, which let them turn in a circle, as if they turned in dizziness and weren't able to stop. Doch er wusste, er hatte nichts damit zu tun, dass sie noch immer auf Sendung waren, und er dachte daran, dass beim Radio alles Sichtbare wegfällt, dass die Wörter im Dunkeln eine andere Bedeutung bekommen, sie werden sinnreicher. Als die Unbekannte ihm vorschlug, das Radio für heute zu schließen und zu ihr zu kommen. But he knew that it had nothing to do with the fact that they were on air. And he thought that in the radio any kind of visibility is missing, that the words become another meaning in the darkness. They get more meaningful when the unknown woman suggested to close for today and to visit her. Bei der angegebenen Adresse fand er das Haus unverschlossen, die Wohnungstür angelehnt, und als er eintrat, dieselbe Dunkelheit wie zuvor. Plötzlich spürte er sie. Sie berührte ihn und ihre Stimme war jetzt nicht mehr so technisch verformt. Ohne Licht, als müssten die Spielregeln des Radios weiter in Kraft bleiben und ihre Gesichter verborgen, lagen sie nebeneinander und sprachen noch lange. At the given address he found the house unlocked, the door was slightly opened, and when he stepped in he found the same darkness as before. Suddenly he felt her, she touched him, and now her voice was not technically distorted anymore. Without light, as if the rules of radio had to remain in force and their faces had to remain in secret, they lied next to each other and they talked for a long time. Als er spät an diesem Morgen erwachte, fand er sich allein in der fremden Umgebung. When he woke up late this morning, he found himself alone in a strange environment. Herzlich willkommen zum Internationalen Freien Radio Prag. Wir machen das, weil wir eingeladen worden sind und weil wir keine Lust haben, über die Verbindung von Luther und Lenin zu reden. Wir machen das, weil wir eingeladen worden sind und weil wir die Möglichkeit haben, eine Frequenz zu kapern. Wir machen das, weil wir denken, dass es vielleicht jemand hören könnte. Wir machen das, weil wir denken, dass vielleicht jemand die Idee von heute fortführen könnte. Vielleicht wollt ihr am Anfang ein paar Worte zur Idee hören, Radio zu machen. Welcome to International Free Radio Prague. We are doing it because we've been invited and we don't like to talk about the connection between Luther and Lenin. We are doing it because we have the possibility to capture some airwaves. We are doing it because we think that somebody could listen. We are doing it because we think that somebody could continue the thing we are doing for today. Maybe in the beginning you like to hear some words about the idea to make radio. Im Grunde ist Radio ein antiquiertes Medium. Es ist ein Medium des 20. Jahrhunderts, das zu Ende ist, aus dem wir aber auch nicht rauskommen, eigentlich in allen Bereichen. Es spricht nichts dafür, dass Radio ein Medium ist, das sich gegenüber anderen Medien auf besondere Weise auszeichnet, das für uns in besondere Weise nützlich sein könnte. Es ist nur ein Bestandteil des multimedialen Komplexes, der uns permanent umgibt. Anyway, radio is an antiquated media. In fact, it is a media of the 20th century that has ended, but we aren't able to escape from it, in all sectors. There is no indication that radio is a special media, a media that we should prefer, a media that could be useful for us in a special way. It's just a part of the multimedial complex that surrounds us permanently. Es wird gesagt, Radio zeichnet sich durch seine Gleichzeitigkeit aus, als ein Medium der Jetztzeit. Es gibt kaum eine Verzögerung zwischen Senden und Empfang. Alles, was ich im Radio sage, sage ich genau jetzt. Aber was nützt uns diese Gleichzeitigkeit, wenn wir dabei in einer Schleife der Geschichte gefangen sind? Was bringt die Gleichzeitigkeit, wenn wir medial sowieso über alles gleichzeitig verfügen können, aber nichts mit dem ganzen Kram anfangen können? Some people say, radio is characterized by simultaneity as a media of present. There is nearly no delay from sending to receiving. Everything I say in the radio, I say directly now. But what is the use of simultaneity when we are captured in a loop of history at the same time? What's the use of simultaneity when all the material of history is available at the same time, but have no idea what to do with it? Es macht nur Sinn, Radio zu machen, wenn es die technische, materielle Basis dafür ist, eine Art von Verbindlichkeit herzustellen. Verbindlichkeit innerhalb einer Redaktion, innerhalb einer Gruppe, über einen längeren Zeitraum hinweg oder innerhalb einer kürzeren, dafür intensiveren Zeitspanne. Eine Verbindlichkeit, die von einer gemeinsamen Idee, von einem gemeinsamen Inhalt getragen wird. It only makes sense to make radio when it is the potential technical material basis to create a kind of mutual obligation. Obligation of an editorial staff, obligation of a group, during a longer period of time or during a shorter but more intensive period of time. An obligation that is carried by a mutual idea, by a mutual content. Wenn wir uns gefunden haben, gibt es eine Reihe von Widrigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Die Unsichtbarkeit von denen, die senden, die Einsamkeit nicht nur der Hörer, sondern vor allem auch der Sendenden, die Zufälligkeit dessen, wer uns überhaupt zuhört. Es ist oft wie ein Graben zwischen Sender und Empfänger. Also müssen wir rausgehen. If we have found each other, there is a series of adversities that we have to overcome. The invisibility of those who broadcast, the loneliness, not only of the listeners, but above all of the broadcasters, the coincidence of who is listening. There is often a ditch between broadcaster and listener. Therefore, we have to go out. Warum nicht in Prag? Wenn man uns schon Fahrtkosten und Unterkunft bezahlt, was für ein schöner Zufall, in Prag zu sein. Und da es überall sein könnte, warum nicht hier? Wir sehen uns in der Stadt. Why not in Prague? If they pay us the travel cost and the overnight accommodation. What a nice accident to be in Prague. And because it could be everywhere, why not here? We'll meet in the city. We don't just want airtime. We want all the time. All of the time. Can you imagine what would happen if there existed an international free radio station in Prague? Can you imagine what an international autonomous radio program could sound like? What would you broadcast on such a radio if you had the chance to participate? A chance of communication beyond governmental or traditional authorities? Or just another splinter of prevailing prejudices and ideology? Art or trash? Music or just talking? Or noise? Stroking your drum head or blowing your mind? Does it make you think about things you never thought of before? Or is it just making you angry? Would it change something in your life? Or would it be just ineffective? We don't just want airtime. We want all the time. We will go out. All of the time. See you there. Ich habe heute ein paar Anklagepunkte vorzutragen. Wenn dabei von euch oder von ihr die Rede ist, ist gleichzeitig klar, dass ich mich selbst in die Schusslinie stelle. Ich bewege mich unter ihnen und bin ein Teil von euch. Es ist eine beliebte Diagnose zu behaupten, unsere Gegenwart sei durch Utopielosigkeit gekennzeichnet. Verlust der Utopie, Trauer über den Verlust einer besseren Zukunft. Wer ohne Utopien sei, könne nicht vorwärts gehen und handeln. Es ist die politische und kulturelle Linke, die sich selbst eine Utopielosigkeit diagnostiziert. Linke Politik müsse wieder mit Utopien verbunden sein. Wir müssten definieren, was ist das gute Leben? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Wie soll eine zukünftige Gesellschaft aussehen? Ach, wie leichter ließe es sich gehen und wie besser ließe sich das Fußvolk überzeugen, hätten wir nur eine Utopie. Die politische und kulturelle Linke, die sich selbst eine Utopielosigkeit diagnostiziert, gibt dabei nur Zeugnis ihrer eigenen Fantasielosigkeit und Langeweile. Als ob es ein Akt der Anstrengung wäre, schon hier und jetzt zu wissen, was einem gefällt im Leben, zu wissen, was man zu verteidigen hat. Als ob man erst ein bunt ausgemaltes Bild am Horizont der Zukunft bräuchte, um festzustellen, dass überall das Elend herrscht. Die Linke will sich Bilder malen. Utopische Leitbilder, Orientierungsmodelle, Phrasen dessen, was das Gute, Schöne, Wahre sein soll. Und will sich diese Bilder vor die Nase hängen, um eine Richtung zu haben, wie der Esel mit der Möhre vor der Nase, der glaubt, einem eigenen Ziel nachzulaufen, aber dabei nur gelenktermaßen einen Karren zieht. Im Jahr 1967, 50 Jahre nach der siegreichen Oktoberrevolution, hält ein Lehrer seine Schüler dazu an, Briefe zu schreiben. Briefe an die Jugend der Zukunft in 50 Jahren. Die Briefe werden im Monument der Oktoberrevolution in Bitterfeld versteckt. Dort sollen im Jahr 2017, 100 Jahre nach der inzwischen untergegangenen Oktoberrevolution, diese Briefe geöffnet und der Jugend vorgetragen werden. Eine Kommunikation zwischen Vergangenheit und Zukunft. Doch die Briefe sind in der Zwischenzeit abhanden gekommen, also setzen wir neu an, sollen neue Briefe schreiben für die Jugend in 50 Jahren. Sinnfälliger lässt sich das Wesen des Utopismus nicht zusammenfassen. Utopie ist Vertröstung. In 50 Jahren lebt der neue Mensch. Immer wieder in 50 Jahren. Utopie vertröstet auf die Zukunft. Und es macht ihr gar nichts, wenn dabei die Vergangenheit verlustig geht. Wahres Begehren ist aber immer gegenwärtig, jetzt oder nie. Eine schön gefertigte Utopie wird der politischen und kulturellen Linken nicht aus der Misere helfen. Sie steckt viel zu sehr im Sumpf des Bestehenden. Sie ist viel zu sehr verwachsen mit dem, was sie vorgibt, abzulehnen. Aber selbst wenn sie besser aufgestellt wäre, was soll's denn? Der Lauf der Geschichte ist festgefahren. Es kann sowieso keiner mehr begreifen, was auf der Welt vor sich geht. Keine der Kategorien, die früher das Bestehende kritisch erklären konnten, hat ihre Gültigkeit verloren. Herrschaft, Klassengesellschaft, Ausbeutung. Aber sie leben als überlebte Formen fort. Es ist, als ob die Geschichte ins Stocken geraten wäre, als würden wir in einem Stück Vergangenheit leben, ohne die damalige Gegenwart zu besitzen. Die sperrt sich jeden Verständnis, jeder globalen Draufsicht. Die unterschiedlichen Linken aber gehen mit ihren Welterklärungsformeln aufeinander los, befehden sich in sektiererischen Kleinkriegen, tun so, als ob es dabei um irgendetwas ginge, nur um nicht bemerken zu müssen, dass keine von ihnen auch nur irgendetwas versteht. Was soll es auch noch zu verstehen geben? Außer vielleicht... Ihr seid nicht das linke Spießer! Ich mag mit Wasser nicht früher! Ihr seid nicht das linke Spießer! Ihr habt nichts dazu gelaunt! Ihr seid nicht das linke Spießer! Eigentlich schwarz ihr das schon immer! Und wenn ihr mal das ist, seid ihr auf einmal konservativ! Ihr seid Sozialarbeiter und Studenten. Mit kritischer Absicht seid ihr die Schmiere des Systems. Weil ihr selber wisst, dass eine Revolution für euch zu kühn wäre, sucht ihr euch ein revolutionäres Subjekt. Das müssen immer die anderen sein. Die müssen dafür aber erzogen werden. Heute braucht es dafür nicht mehr die Partei oder den erhobenen Zeigefinger. Das sozialarbeiterische Verständnis für eure Klienten genügt. Dabei hat immer alles mit Kultur zu tun. Kultur als Kommunikationsmittel, gegenseitiges Verständnis herzustellen. Kultur ist allseitiges, gegenseitiges Verständnis. Ein Verständnis mit dem Bestehenden in kritischer Absicht. Diese Kultur aber hängt am Tropf des Staats. Und darauf habt ihr euch spezialisiert. Fördermittelanträge bei diesem und jenem Programm, Anbiederungen bei dieser und jener Institution. Man muss sich immer gut stellen. Die Sprache der Fördermittelanträge ist aber eine Sprache, bei der man die eigene Intention immer verbergen muss. Es geht immer um etwas anderes, als was man sagt. Am besten ist es, man sagt nichts, indem man hübsch die gerade beliebten Schlagwörter in eine schöne Reihenfolge bringt. Diese Sprache der Fördermittelanträge ist euch in Fleisch und Blut übergegangen. Je mehr ihr euch in die ideologischen Staatsapparate hineinbegeben habt, umso mehr redet ihr miteinander als gegenseitige Antragsteller. Und so redet ihr die ganze Zeit, ohne dabei je etwas zu sagen. Logisch, dass ihr Sehnsucht nach einer Utopie habt. Ihr seid nicht das linke Spießer! Ich mag mit Wasser nicht früher! Ihr seid nicht das linke Spießer! Ihr habt nichts dazu gelaunt! Ihr seid nicht das linke Spießer! Eigentlich wart ihr das schon immer! Und wenn ihr mal das ist, seid ihr auf einmal konservativ! Ihr seid Lehrer und Beamte, seid Gelehrte, sogenannte. Ach, wäre ich nie in eure Schulen gegangen. Die Wissenschaft, der ich in den Schacht hinunterfolgte, von der ich, jugendlich töricht, die Bestätigung meiner reinen Freude erwartet, die hat mir alles verdorben. Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden. Es gibt kein größeres Elend als das der linken Intellektuellen. Dabei spricht nichts dagegen, gedankliche Arbeit zu bemühen, um eine Sache begreifen zu wollen. Zart sind jene Denkenden, die nächtelang in ihrer Kammer sitzen, über die alten Schriften gebeugt, mehr wissend als ein linker Student sich je vorstellen kann. Man wird sie nicht an einer Universität finden. Sie haben sich verloren an die Sache, die sie verstehen wollen. Ihre Begriffe sind nur beinahe noch geistige Konstellationen. Hört man sie ausgesprochen, spürt man, dass sie schneiden wie Skalpelle. Dagegen sind die linken Intellektuellen protestantische Langweiler. Ihr Credo ist das der Verinnerlichung und Vergeistigung. Sie verlieren sich nicht an eine Sache, die sie verstehen wollen, sondern sie verinnerlichen die Dinge, um sie zu beherrschen. Anstatt einer Sache oder einem realen Widerspruch eine Geltung zu verschaffen, anstatt ihnen Dringlichkeit zu verleihen, sollen sie ganz im Geistigen aufgelöst werden. Stoßrichtung solcher Verinnerlichung ist eine Verschlingung, ist, dass die Sache verschwindet, der Widerspruch sich auflöst. So gehen sie im Namen der Menschheit auf die Menschheit los. Nicht zufällig waren es in den bisherigen Revolutionsversuchen immer die Intellektuellen, die sich zu Führern aufschwang, um mit Hilfe der revolutionären Gefolgschaft eine neue Herrschaft zu etablieren. So auch in der siegreichen Oktoberrevolution von 1917. Linke Theorie ist das Gegenteil davon, von einer Sache fasziniert zu sein. Deshalb verachten die Linken solche, die fasziniert sind. Sie sprechen schlecht von Gefühl, Geschmack, Instinkt und Intuition. Als ob es in der Konstellation von Gefühlen nicht eine Entsprechung zum Begriff geben kann. Als ob es nicht sinnliche Vernunft gäbe. Als ob es nicht ein sicheres und wahres Urteil geben könnte, das sich nicht aus abstraktem Wissen speist. Nicht, weil es auf diesen Ebenen keine Wahrheit gibt, sondern weil diese Wahrheit nicht in gewohnter Manier beherrschbar ist, wird sie von den Linken missachtet. Es gibt aber Menschen, die nicht durch die linke Schule der begrifflichen Verinnerlichung gegangen sind, die trotzdem Wahrheiten aussprechen und das Richtige tun. Solche waren der Bauernführer Jost Fritz, der Anarchist Max Hölz, der Avantgardist und Boxer Arthur Cravant, Baal von Bertolt Brecht und Otze von Schleimkeim. Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal, war der Himmel schon so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da, auch wenn Baal schlief, selig war und ihn nicht sah, nachts er violett und trunken Baal, Baal früh fromm, eher aprikosenfahl. Und durch Schnapsboudike, Domspital, trottet Baal mit Gleichmut und gewöhnt sich's ab. Mag Baal müde sein, Kinder, nie sinkt Baal. Baal nimmt seinen Himmel mit hinab. In der Sünder schamvollem Gewimmel lag Baal nackt und wälzte sich voll Ruh. Nur der Himmel, aber immer Himmel, deckte mächtig seine Blöße zu. Und das grobe Weib Welt, das sich lachend gibt, dem, der sich zermalmen lässt von ihren Knien, gab ihm einige Ekstase, die er liebt. Aber Baal starb nicht, er sah nur hin. Und wenn Baal nur Leichen um sich sah, war die Wollust immer doppelt groß. Man hat Platz, sagt Baal, es sind nicht viele da. Man hat Platz, sagt Baal, in dieses Weibes Schoß. Gibt ein Weib, sagt Baal, euch alles her. Lasst es fahren, denn sie hat nicht mehr. Fürchtet Männer nicht beim Weib, die sind egal. Aber Kinder fürchtet sogar Baal. Alle Laster sind zu etwas gut. Und der Mann auch, sagt Baal, der sie tut. Laster sind was, weiß man, was man will. Sucht euch zwei aus. Eines ist zu viel. Seid nur nicht so faul und so verweicht, denn genießen ist bei Gott nicht leicht. Starke Glieder braucht man und Erfahrung auch, und mitunter stört ein dicker Bauch. Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf, die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal. Manchmal stellt sich Baal tot, stürzt ein Geier drauf, speist Baal einen Geier stumm zum Abendmahl. Unter düstern Sternen in dem Jammertal grast Baal weite Felder schmatzend ab. Sind sie leer, dann trottet singend Baal in den ewigen Wald zum Schlaf hinab. Und wenn Baal der dunkle Schoß hinunterzieht, was ist Welt für Baal noch? Baal ist satt. So viel Himmel hat Baal unterm Lied. dass er tot noch grad genug Himmel hat. Als im dunklen Erdenschoße faulte Baal, war der Himmel noch so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wunderbar, wie ihn Baal einst liebte, als Baal war. Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal, war der Himmel schon so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da, auch wenn Baal schlief, selig war und ihn nicht sah. Nachts sehr violett und trunken Baal, Baal früh fromm, er Afrikosenbaal. In der Sünder schamvollem Gewimmel lag Baal nackt und wälzte sich voll Ruhm. Nur der Himmel, aber immer Himmel, deckte mächtig seine Blöße zu. Zu den feisten Geiern pinselt Baal hinauf, die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal. Manchmal stellt sich Baal tot, stürzt ein Geier drauf, speist Baal einen Geier stumm zum Abendmahl. Unter düstern Sternen in dem Jammertal rast Baal weite Felder schmatzend ab. Sind sie leer, dann trottet singend Baal in den ew'gen Wald zum Schlaf hinab. Und wenn Baal der dunkle Schoß hinunterzieht, was ist Welt für Baal noch? Baal ist satt. So viel Himmel hat Baal unterm Lied, dass er tot doch grad nur Himmel hat. Als im dunklen Erdenschoße faulte Baal, war der Himmel noch so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wunderbar, wie ihn Baal einst liebte, als Baal war. Just Fritz, Max Hölz, Arthur Cravant, Baal und Otze haben eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Die bäuerliche Intelligenz oder Prollintelligenz, der Hang zur Zerstörung, der selbstzerstörerische Hang zum Rausch, die sinnliche Ausschweifung, eine gewisse Grobheit in Bezug auf das andere Geschlecht, die innere Unruhe, die unerschöpfliche Energie, das tagelange Getriebensein, die äußerliche Hässlichkeit, trotzdem attraktiv, die Unbedingtheit, sich einer Sache zu verschreiben. Die linken Spießer haben einiges an ihnen auszusetzen. Zu Recht, denn es sind keine moralisch einwandfreien Persönlichkeiten. Aber selbst dort, wo der Einwand der linken Spießer trifft, es handelt sich um Ausreden. Es sind neidische Ausflüchte davor, selbst unbeherrschbar zu sein. Verdrehe anscheinend alles. Gucke zu oft in den Spiegel. Das ist ein bisschen mein Hobby, was mit Spiegeln zu machen. Ich habe die ganze Bude voller Spiegel stehen, wie man sich wirklich sieht. Hast du das rausgekriegt, Bastian? Ist manchmal nicht so leicht. Habe ich lange rumgegurgelt, bis ich das hatte, wie das stehen muss. Also angenommen, du bist jemand, der einen Seitenscheitel trägt. Warum kennst du den nach links und nach rechts? Weil du dich im Spiegel genau umgekehrt siehst und denkst, so geteilt ist der. Aber die anderen sehen dich doch andersrum. Da wollte ich mich so sehen, wie ich wirklich aussehe. Die anderen mich sehen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Angenommen, du guckst dann da in den Spiegel und zwinkerst mit dem Auge. Aber im Spiegel zwinkert das andere. So wie ich dich sehe. Ich brauche zwei Spiegel dafür. Die müssen eine bestimmte Größe haben. Einer wesentlich größer als der andere. Du musst da so komisch um die Ecke gucken. Aber du musst aufpassen, wenn du reinguckst und steckst die Zunge nach rechts raus, dann geht es zur anderen Seite. Normalerweise ist es im Spiegel ja die gleiche Seite. Dann hast du das Gefühl, dass du mit dir selber tanzt. Du kannst ein bisschen lachen. Du kannst schon verrückte Sachen machen. Alles, was mit Bewegung zu tun hat. Wenn jemand von dir ein Foto schießt, ist das auch richtig. Aber damit kann man nicht spielen. Ich habe lange rumgesucht. Du siehst mehrere Gesichter von dir. Aber bloß eins ist es. Bei manchen Sachen kannst du dich ganz schön erschrecken. Du kriegst gewisse Erkenntnisse dadurch. Im Grunde stehen sie alle auf dem Kopf. Du merken das nicht. Irgendwie musst du mit der Lichtbrechung, ist das mit der Lichtbrechung zu tun haben. Es gibt im Grunde kein Oben. Egal wo du bist, du stehst immer auf dem Kopf. Prismen, so Pappteile, zweite, dritte Klasse, da guckst du durch und da ist alles auf dem Kopf. Aber ich habe jetzt rausgekriegt, was du rumlaufen. Dass du rumlaufen kannst und siehst dich selbst da als Schatten verkehrt rum, an der Decke laufen. Das setzt. Deine Füße sind nicht auf dem Fußboden, sondern da. Und dein Kopf ist da. Da läufst du rum. Weißt du? Da kannst du verrückt werden, wenn du das siehst. Das war ein dummer Zufall, wie ich das entdeckt habe. Mit solchen Sachen beschäftige ich mich, wenn ich mal eine Weile nicht zu sehen bin. Und nicht nur damit. Wenn Jost Fritz und seine Leute das Schloss des Gutsbesitzers anzünden, wenn Max Hölz und seine Leute die lokale Bank in die Luft sprengen, wenn Arthur Cravant einen scharfen Schuss über die Köpfe des Publikums abfeuert, dann sind das utopische Momente. Utopisch deshalb, weil in ihnen das Kontinuum der Zeit kurzzeitig aufgesprengt wird. Es sind utopische Momente, die keine Utopie nötig haben. Dem Zerstörerischen, das diesen Momenten innewohnt, hält die geltende Moral entgegen, sie zerstören etwas, was ihnen nicht gehört. Es sei erwidert, nichts gehört einem so sehr wie das, was man zerstört. Es handelt sich um Leute, die sich ganz selbst gehören wollen. Daher das Selbstzerstörerische. Es handelt sich um Leute, die sich hingeben und sich verschwenden. Deshalb ist alles erlaubt. Es ist ein utopischer Moment, wenn Baal tagelang gemeinsam mit Eckhart in den Sümpfen liegt, sie sich lieben, in den Himmel schauen und sich dabei verlieren. Otzes Garten mit den Disteln ist ein utopischer Ort und es ist ein utopischer Moment, wenn Otze sich tagelang besäuft und anschließend in den Hof in Stotternheim zurückkehrt, um sich die zerrissenen Klamotten von seiner Mutter flicken zu lassen. Mutter? You know, it happens sometimes, I'd like to say, farewell, family, ich sehe, wie ihr altert, als könnte ich nicht sehen. I will maybe someday be ein Best Ager auch. There is no future for you, there is no future for me. Es gibt nur eine Gegenwart zu gewinnen. Jetzt oder nie. Zuletzt hörtet ihr eine montierte Rede, die ich am 7. November 2018 auf einem russischen Soldatenfriedhof in Bitterfeld gehalten habe. Alles, was ich hier mit großer Entschiedenheit behauptet habe, nehme ich hiermit vollständig wieder zurück. Es ist doch gerade das Medium der Kunst, das diese Art von Unverbindlichkeit ermöglicht, das es erlaubt, einen gefährlichen Gedanken auszusprechen, vor dessen Konsequenzen man keine Angst haben muss, genauso wenig wie man eine Kritik daran zu fürchten hätte. Nachdem meine Künstlerkarriere am 7. November in Bitterfeld begann und dann am 2. Dezember in Prag seinen Fortgang nahm, habe ich sie nun doch lieber vorzeitig beendet. Ausschlaggebend war die absolute Schnöselhaftigkeit des Künstlerumfelds des Goethe-Instituts in Prag, die ätzende Selbstgefälligkeit und Selbstbespiegelung dieser akademisch verquasten Konzeptler, die nichts ernst meinen und die alles kennerisch ertragen, sei es auch direkt gegen sie selbst gerichtet. Außerdem ist es in Prag so kalt gewesen, dass ich mir eine hörbare Erkältung zugezogen habe und in diesem Zug habe ich es aufgegeben, ein Künstler zu sein. Ich bleibe also fortan beschränkt auf den Aktionsradius des Studio 3 bei Radio Korax in Halle, Weltstädte und ihre Hotelzimmer adieu. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Die musikalische Rahmung lieferte heute die Band Human Abfall. Machen Sie es zum Jahreswechsel so wie ich, schmeißen Sie alles hin und sagen Sie alles ab. Auf Wiederhören sagt Lukas Hohlfeld. Abgesagt. abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Abgesagt. Eigentlich sollte das eine riesige Radiokunstaktion sein. Sag nicht immer Radiokunst. Was soll ich denn sonst sagen? Wir wollten einfach nur senden und mit euch zusammen und den Leuten aus Prag on air sein und Gefühle und Bedürfnisse austauschen. Aber wir mussten dazu sagen, dass es Radiokunst ist, damit wir das machen dürfen. Ja, das stimmt.